denn das hier für eine Scheiße, Alter? Killerbass Eis oder was? Na, einfach mal anmachen. Nur zum Spaß, hier gelten andere Gesetze. Glaub mir, du wärst der Letzte, der hier noch was ändern würde. Das ist für dich wie eine zu große Hürde. Ey, mach mal den Piss aus, Alter! Wie kann man sich so einen Scheiß geben, Mann? Hey, sorry, Alter, das war hier auf dem Rechner. Na, ab im Papierkorb damit! Killer, bist so lange nicht du Opfer. Ich hab viel zu lange geschwiegen, doch jetzt heißt es für dich Koffer. Das ist meine Devise, die ich ziehe über Haufen von Nieten. Ihr könnt euch wie ihr wollt verbiegen, bleibt trotzdem kleine Fliegen in der Welt, die zu hart ist für kleine Gangster. Deine Ghetto-Geschichten siehst du nachts am Fenster. Es ist besser, dass Mutti gesagt hat, du gehst heute nicht raus, denn Bitch, heute ist Zahltag. Grad nur 15 Jahre, ist eigentlich schade, aber Glück für dich, du Bastard, da ich keine Kinder schlage. Du bist verrückt, nein, Placebo, das mag, solltest du den lassen, anstatt so einen Arsch zu ficken, Hausaufgaben machen. Ich musste lachen, als ich dein Track gehört hab. Der Beat war zwar krass, aber der Rest war von Arschspaß. Aber echt nur der Beat, Alter. Den Rest kannst du echt vergessen, Alter. Lächerlich.